Erster Josef konnte nicht mehr warten. Er schickte alle Diener weg. Dann sagte er seinen Brüdern, wer er ist. Zweiter, er weinte sehr laut. Die Ägypter im Haus vom Pharao hörten ihn. Dritter, Josef sagte zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Seine Brüder hatten Angst und antworteten nicht. Vierter, Josef sagte, kommt näher zu mir. Sie kamen näher. Er sagte, ich bin euer Bruder Josef. Ihr habt mich nach Ägypten verkauft. Fünfter, seid jetzt nicht traurig oder böse auf euch. Gott hat mich vor euch hierher geschickt. Er wollte euer Leben retten. Sechster, es gibt seit 2 Jahren keinen Weizen. Es wird noch 5 Jahre keinen Weizen geben. Niemand kann pflügen oder ernten. Siebter, Gott hat mich vor euch geschickt. Er will eure Familie retten. So bleibt ihr am Leben. Achter, nicht ihr habt mich hierher geschickt. Gott hat das getan. Er machte mich zum Berater vom Pharao. Ich bin jetzt der Herr über ganz Ägypten. Neunter, geht schnell zu meinem Vater. Sagt ihm, dein Sohn Josef ist Herr über Ägypten. Komm schnell zu mir. Zehnter, du sollst im Land Gosen wohnen. Dann bist du nah bei mir. Bring deine Kinder und Tiere mit. Elfter, ich werde euch dort Essen geben. Der Hunger dauert noch 5 Jahre. Sonst werdet ihr und eure Familie arm. Zwölfter, ihr seht es mit euren Augen. Auch Benjamin sieht es. Ich bin es wirklich und ich rede mit euch. Dreizehnter, erzählt meinem Vater von meiner Macht in Ägypten. Erzählt ihm alles, was ihr gesehen habt. Bringt meinen Vater schnell hierher. Vierzehnter, Josef nahm seinen Bruder Benjamin in den Arm und weinte. Auch Benjamin weinte an seinem Hals. Fünfzehnter, er küsste alle seine Brüder und weinte. Danach sprachen seine Brüder mit ihm. Sechzehnter, die Leute im Haus vom Pharao hörten es. Josefs Brüder sind da. Der Pharao und seine Diener freuten sich. Siebzehnter, der Pharao sagte zu Josef, sag deinen Brüdern, beladet eure Tiere. Geht zurück nach Kanaan. Achtzehnter, holt euren Vater und eure Familien. Kommt zu mir nach Ägypten. Ich gebe euch das beste Land. Neunzehnter, sag ihnen auch, nehmt Wagen aus Ägypten mit. Die Wagen sind für eure Kinder und Frauen. Holt euren Vater und kommt. Zwanzigster, denkt nicht an eure alten Sachen. Das Beste von ganz Ägypten gehört euch. 21. Die Söhne von Israel machten das, Josef gab ihnen Wagen, wie der Pharao es sagte. Er gab ihnen auch Essen für den Weg. 22. Er gab jedem Bruder neue Kleidung. Benjamin gab er 5 Kleider und viel Silber. 23. Er schickte seinem Vater 10 Esel mit guten Sachen. Er schickte auch 10 Eselinnen mit Getreide und Brot. 24. Dann schickte er seine Brüder weg. Er sagte zu ihnen, streitet euch nicht auf dem Weg. 25. Sie gingen aus Ägypten weg. Sie kamen nach Kanaan zu ihrem Vater Jakob. 26. Sie sagten ihm, Josef lebt noch. Er ist der Herr über ganz Ägypten. Jakob glaubte ihnen zuerst nicht. 27. Sie erzählten ihm alles, was Josef gesagt hatte. Jakob sah die Wagen von Josef. Da wurde er wieder froh. 28. Israel sagte, es ist genug. Mein Sohn Josef lebt noch. Ich will zu ihm gehen und ihn sehen, bevor ich sterbe.